Ich forderte die Polizei und zwei Krankenwagen an. Es war mir wichtig, dass Tochter und Vater nicht im selben Wagen fahren mussten. Es ist zum Kotzen, wenn man warten muss. Sie machen dort oben nichts anderes, als Manelli festzunehmen. Und danach wird dir sehr viel wohler sein, Lieutenant Mooney. Wenn ich nicht suspendiert wäre, würde ich das da oben machen. Du würdest ihn glatt umbringen. Ich habe noch keinen erschossen. Entschuldigung. Wenn du darüber reden willst, was letzte Nacht passiert ist, ja, ich bin da. Ich denke dauernd daran, ich kann nicht auch noch darüber reden. Die kleine Sherry ist jetzt bei den Tolans, bei den Eltern von Jerry Tolan, du weißt schon. Ich habe darauf bestanden. Und weißt du, was der Einsatzleiter sagte? Er sagte, das hier ist eine nette Gegend. Gute Leute. Und nachher sehen sie alle aus, als wollten sie sich am liebsten die Ohren und Augen zuhalten und ihre Hände in Unschuld waschen. So wie sie Valerie ins Nuttenviertel getrieben haben. Manelli hatte Janine mehr als eine Woche lang eingesperrt. Umso lieber war sie bereit, jetzt gegen ihn auszusagen. Sie war nicht nur Moonies Entlastungszeugin, sondern kannte die ganze korrupte Bande von Cops um Manelli herum. An Moonies Rehabilitierung gab es keinen Zweifel. Der verletzte Vietnamese war übern Berg. Mooney konnte jetzt Karriere machen. Das war alles schon so gut wie abgehakt. Abgehakt wie meine Notwehrgeschichte, die nicht angezweifelt worden war. Haslam hatte Geoffrey Reardon umgebracht und das hätte er auch mit mir gemacht. Aber nicht alles war einfach so abzuhaken. Valerie sah in dem tristen weißen Klinikbett winzig aus. Und ohne Make-up wirkte ihr Gesicht schutzlos. Hi, Carlotta. Deine Nase wird schon wieder. Ich habe meine dreimal gebrochen. Es ist nicht meine Nase. Wenn du mein bescheuertes Heft gelesen hast, dann weißt du ja Bescheid. Alles ist nur meine Schuld. Sag das nie wieder. Du bist in dieses Haus zurückgekehrt, um deine kleine Schwester zu retten. Du bist ein Held. Du redest wie der Therapeut heute Morgen. You got to me. You got to me. You got to lose her. Ich hab mir erlaubt, das Bad anzusehen. Das Bad? Ja, die Burschen kamen mir gleich so bekannt vor. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es dir beibringen soll, Carlotta. Aber du hast da oben ein ganzes Badezimmer voller gestohlener Sachen. Ehrlich, das ganze Zeug, was die eingebaut haben, ist geklaut. Du wirst wegen Hehlerei drankommen. Hehlerei? Ja, ich muss ja nichts sagen. Du könntest so tun, als wäre ich nie oben gewesen. Das meinst du nicht im Ernst. Du willst doch nicht sagen, du verpfeifst mich nicht und ich verpfeife dich nicht und dann dauert es nicht mehr lange und wir sind beide so korrupt wie Manelli? Tja, nicht ganz so schlimm. Aber das Zeug ist heiß. Deine Freundin Ross hat wirklich keinen Geschmack, was Kerle angeht. Ich brauche aber ein Bad, Mooney. Ich wollte es dir sowieso vorschlagen. Wir gehen ganz groß aus und ich habe eine Badewanne zu Hause. Ich dachte an Sam Gianelli und an sein dunkles, lockiges Haar und an seine Wohnung am Charles River Park und an seine wunderbare, in den Boden eingelassene Badewanne. Tut mir leid, Mooney. You got to, you got to, you got to move, you got to move, you got to. Carlotta fängt Schlangen. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem Roman von Linda Barnes. Carlotta Carlyle, Christiane von Pöllnitz. Lieutenant Mooney, Stefan Gossler. Jerry Toland, Felix Leiberg. Valerie Haslam, Dagmar Sitte. Mr. Haslam, Rainer Heise. Geoffrey Reardon, Boris Alinovic. Sam, Frank Panhans. Ross, Naomi Kraus. Marla, Katrin Klein. Stuart Reardon, Harry Grünwald. Ton Martin Eichberg, Regieassistenz Gabi Figge, Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998.